Thomas Otto aus Brüssel berichtete. Was bedeutet das EuGH-Urteil nun, und zwar nicht nur für die betroffenen Firmen, sondern auch für uns als Nutzer? Das wollen wir jetzt mit Professor Thomas Hörn besprechen. Er ist Informations-, Kommunikations- und Medienrechtler an der Universität Münster. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Wiederholung hilft ja immer. Ausgangspunkt des Urteils war ja die Klage eines österreichischen Facebook-Nutzers, und der sah seine persönlichen Daten auf den Facebook-Servern in den USA nicht ausreichend geschützt. Welche Befürchtungen hatte er denn? Ja, der Herr Schrems, ein junger Jurist aus Wien, hat in Irland erst geklagt, zunächst immer auf Auskunft von Facebook, und schockierenderweise bekam er 1200 Seiten ausgedruckt seine persönlichen Daten, die Facebook gespeichert hatte. Das hat ihn natürlich neugierig gemacht, und er hat dann versucht, die irische Datenschutzaufsicht dazu zu bekommen, gegen Facebook vorzugehen. Das haben sie aber geweigert zu tun. Und daraufhin ist er in Irland vors oberste Gericht gezogen, und die haben dann richtigerweise vorgelegt und haben dann auch die Frage klären lassen wollen, kann der irische Datenschutzbeauftragte einfach sagen, da gibt es ja so ein Abkommen mit den USA und da darf ich gar nicht tätig werden, weil das ist schon alles in Brüssel geregelt worden. Und das war eine der Pointen dieses Urteils, dass jetzt klargestellt ist, dass die nationale Datenschutzaufsicht ganz scharf und deutlich auch solche Fälle prüfen kann und dann auch vorgehen kann. Nun sind ja 1200 Seiten persönliche Daten schon erschreckend genug, wenn man die da plötzlich vor sich sieht. Mit anderen Worten, sind diese Befürchtungen des Klägers gerechtfertigt gewesen? Gibt es denn Beispiele dafür, dass mit diesen Daten auch Datenmissbrauch betrieben worden ist? Ja, der Herr Schrems hat ja nicht nur diese Klage laufen, er hat ja noch viele andere Klagen da laufen. Er hat im Grunde eine gute Strategie gefahren, indem er sagte, jetzt kommt noch die NSA-Affäre dazu und jetzt habe ich nochmal einen zusätzlichen Hebel, um mal zum EuGH zu gehen. Und man weiß, dass es nicht nur die NSA-Affäre ist, sondern dass Facebook eine gigantische Datensammelwut hat, für Marketingzwecke Daten auszuwerten in allen möglichen Formen. Wir wissen auch schon, dass dieser I-Like-Button illegal ist, aus diesen Gründen, und deshalb wird es auch noch weitere Klagen geben. Das ist nur der Beginn einer Klagewelle. Welche Konsequenzen hat das Ganze denn nun? Also für Facebook, aber auch für die anderen sozialen Netzwerke und Internetfirmen? Ja, Facebook hat ja heute erklärt, zu Recht sogar mal erklärt, dass sie eigentlich das keine Urteil ist gegen Facebook, sondern dass jetzt im Grunde 4000 Unternehmen dran sind. Also alle amerikanischen Unternehmen, die diese Art Gütesiegelstrategie benutzt haben, nämlich zu sagen, wir halten uns schon an europäische Datenschutzstandards, sitzen aber in den USA, all diese Firmen können diesen Weg nicht mehr benutzen, um an europäische Daten heranzukommen. Das heißt, sie müssen das anders begründen. Und in vielen Fällen werden die Datenströme auch versiegen. Das heißt, ja, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, Facebook wird künftig, wenn die irische Datenschutzbehörde, denn Facebook sitzt ja mit Europazentrale in Irland, wenn die sagt, nö, ihr dürft das nicht, dann versiegen die Datenströme in die USA? Ganz genau. Also die Verwendung für Marketingzwecke auf jeden Fall. Das ist doch katastrophal dann für Facebook, oder? Das wird eine Katastrophe werden. Man befürchtet ja auch schon heute, dass sich eine ganze Reihe von amerikanischen Firmen aus Europa zurückziehen, weil sie ihr Hauptkapital, das sie hier abziehen, nämlich die persönlichen Daten der Nutzer, weil sie die nicht mehr bekommen. Ist dieses Urteil denn nun auch eine Stärkung der nationalen Datenschutzbehörden gegenüber der EU-Kommission? Auf jeden Fall. Das Urteil besteht ja aus verschiedenen Teilen. Ein Teil beschäftigt sich ganz massiv damit, ob die irische Datenschutzaufsicht darauf verweisen kann, dass ja in Brüssel alles geregelt worden sei. Und das ist abgelehnt worden. Man hat sogar noch deutlich betont, welche Bedeutung die Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der nationalen Datenschutzaufsicht gerade auch im Verhältnis zur Europäischen Kommission hat und haben muss. Man fragt sich ja, wenn dieses Safe Harbor Abkommen schon so lange existiert, warum haben denn damals, als es ausgehandelt wurde, nicht die europäischen Stellen darauf gedrungen, dass europäische Standards eingehalten werden? Es war ja so, als das 2000 gemacht worden ist, gab es viele, viele Stimmen, auch aus der Wissenschaft, aber auch schon von nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden, die darauf hingewiesen haben, dass dieses Abkommen gar nicht sein darf. Aber trotzdem hat man es durchgeboxt. Das war damals aus Industriesicht natürlich opportun. Wir wissen ja auch heute schon, dass der Bundesverband der deutschen Industrie wieder schimpft. Also man bräuchte das alles und man müsste es auch locker machen. Und diese Gütesiegelstrategie war damals auch en vogue mit Selbstregulierung der Wirtschaft und so weiter. Und deshalb hat man es damals gemacht. Es kamen auch danach immer wieder noch Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass das so nicht geht. Und ich bewundere Herrn Schrems, der als junger Jurist jetzt sagt, ich lasse es jetzt erstmal durchklagen, ne, und damit gewonnen hat. Einschätzungen des Münsteraner Juristen Thomas Hörn. Danke an Sie. Ja, danke Ihnen fürs Gespräch. Danke auch.